DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Michael D. We'll be right back. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Michael D. Optical. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Michael D. Bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Michael D. We'll be right back. Heimspiel. Thank you. passende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x0@ndr.de. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Michael D. We'll be right back. Sputnik Black Beats.